بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ihr alle habt wahrscheinlich mitbekommen, was hier in dieser Stadt und am Hauptbahnhof passiert ist. Wie Frauen dort belästigt wurden und wie sie dort ausgeraubt wurden. Und diese schändliche Tat, die von Jugendlichen begangen wurde, und vermutlich unter ihnen waren auch einige, die sich dem Islam zuschreiben. Das Resultat davon ist, wie immer, wenn irgendwelche schändliche Taten begangen werden, wo sich einige dabei beteiligen, die sich dem Islam zuschreiben, wird von einigen wieder gesagt, schau, was die Muslime machen, schau, zu was der Islam sie erzogen hat, schau, wie der Islam diese Dinge toleriert. Und zweifellos ist ja bekannt, dass der Islam unschuldig ist bezüglich diesen Taten. Und dass der Islam weit davon entfernt ist, von solchen üblen Taten. Und dass diejenigen, die solche abscheulichen Taten begehen, am wenigsten Wissen haben über diese Religion. Und am wenigsten diese Religion befolgen. Deswegen wollen wir dieses Thema erwähnen, um zu zeigen, wie der Islam zu diesen Dingen steht. Und wie der Islam die Muslime dazu aufruft, gütig zu sein gegenüber den Mitmenschen, mit denen man lebt. Und dass man sie gut behandeln soll. Und was denjenigen erwartet, das Gegenteilige tut. Wie solche Taten, die von diesen Jugendlichen begangen wurden. Weil in erster Linie ist es so, dass wir alle Menschen, egal welche Herkunft wir entstammen oder welche Religion wir folgen, wir alle sind Diener Allahs. Wir alle sind Geschöpfe Allahs. Er hat uns erschaffen. Und auf Grundlage dessen müssen wir auch gütig mit allen sein. Sei es Muslime oder nicht Muslime. Und der Islam geht sogar so weit, dass er sogar vorgibt, wie du Tiere zu behandeln hast. Und dass du gütig sein sollst mit Tieren, geschweige noch, was die Menschen anbetrifft. Und wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ja beschrieben hat, sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala am liebsten sind, diejenigen, die am nützlichsten sind für die Menschen. Diejenigen, die den Menschen am meisten nützen, das sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala am liebsten sind. Und deswegen, wenn wir uns die Verse im Koran anschauen, dann werden wir sehen, dass der erhabene Allah im Koran allen Menschen den Befehl gegeben hat, dass sie nur das Beste sprechen sollen und das Beste sagen sollen zueinander. Der erhabene Allah sagt im Koran, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Und sag meinen Dienern, sie sollen das, was am besten ist, sagen. Gewiss, der Satan stachelt zwischen ihnen zu Zwietracht auf. Der Satan ist ja dem Menschen ein deutlicher Feind. Und der Herr Allah befiehlt hier, dass man Gutes sagen soll. Und dass man darauf achten soll, dass der Satan eigentlich dazu bringt, Schlechtes zu sagen. Weil das führt zu Streitigkeiten und das führt zu Unruhen. Und schaut im nächsten Vers. Auch hier weist der Herr Allah auf etwas hin und gibt uns einen Befehl, etwas zu tun. Und schaut, was die Reihenfolge der Befehle anbetrifft. Der Herr Allah gibt in diesem Vers Befehle und schaut aber, was die Reihenfolge anbetrifft. Der Herr Allah sagt im Koran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Und sagt Gutes zu den Menschen, verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe des Zakat. Der Herr Allah hätte ja auch mit dem Gebet und mit der Zakat beginnen können und sagen, entrichtet das Gebet und verrichtet die Zakat. Und sagt Gutes zu den Menschen. Aber nein, er hat mit dem Benehmen gegenüber den Mitmenschen angefangen. Wie man sie zu behandeln hat. Und erst danach wies er auf das Gebet hin und auf die Zakat. Um zu zeigen, wie wichtig das ist. Wie man mit anderen umgehen soll. Und was man den anderen sagen soll. Und dass dies miteinander in Frieden zu leben wichtig ist. Und erst danach hat er die anderen Dinge aufgezählt, die doch zu den Grundpfeilern unserer Religion gehören. Wie zum Beispiel das Gebet und der Zakat. Damit jeder begreift, dass in dieser Religion es wichtig ist, wie man mit den Mitmenschen umgeht. Und dass dies ein Befehl des Erhabenen Allahs ist. Und dass der Erhabene Allah darauf gesetzt hat, dass man mit den Mitmenschen gut umgeht. Und hier hat der Erhabene Allah im Koran nicht gesagt und sagt den Muslimen Gutes, sondern den Menschen, alle Menschen, egal ob sie nun Muslime sind oder nicht Muslime. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith bei Tirmidhi verzeichnet ist, den Barmherzigen ist der Barmherzige barmherzig. Seid darum barmherzig gegen alles, was auf der Erde ist, dann ist gegen euch barmherzig, wer im Himmel ist. Seid barmherzig gegen alles, was hier auf dieser Erde ist. Ob es nun Menschen sind, ob es Tiere sind, seid barmherzig mit ihnen. Und das Ergebnis davon wird sein, dass derjenige, der im Himmel ist, gnädig mit euch sein wird. Dass der Herr Allah gnädig mit euch sein wird, wenn ihr barmherzig und gnädig mit den Menschen seid. Und das ist eine Aufforderung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, mit allen Menschen gnädig und barmherzig zu sein. Mit allen Menschen, weil in diesem Hadith ist keine Ausnahme gemacht worden. Wir sollen mit allen Menschen barmherzig und gnädig sein, egal wo sie herkommen und egal welche Hautfarbe sie auch immer haben. Und diejenigen, die sich die Taten anschauen, die dort am Hauptbahnhof begangen sind, so war das weder Barmherzigkeit noch Gnade noch irgendwas in der Art. Im Gegenteil, Unrecht und abscheuliche und widerwärtige Taten. Wie kann jemand so etwas tun, der sich dem Islam zuschreibt? Wie kann ihn der Satan dazu bringen, solche Abscheulichkeiten zu tun, gegen wehrlose Frauen, mit zig Männern sie zu belästigen? Eine abscheuliche Tat, der Herr Allah, er wird sie zur Rechenschaft ziehen, wenn sie diese Tat nicht bereuen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat auch dann denjenigen eine gewaltige Strafe angedroht, die Menschen belästigen. Wie diese Leute, die es getan haben, die Frauen belästigt haben und sie ausgeraubt haben. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt einem Hadith, der bei Muslimen verzeichnet ist, Allah bestraft diejenigen, die andere Menschen auf der Erde belästigen. Allah bestraft diejenigen, die andere Menschen auf der Erde belästigen. Und hier, schau auf den Wortlaut, die andere Menschen belästigen, nicht andere Muslime, andere Menschen, egal wer sie sind. Weil es einfach verboten ist in unserer Religion, weil es Unrecht ist. Und der Herr Allah hat Ungerechtigkeit verboten. Und wir sollen und dürfen nicht Unrecht tun. Ist egal, wer es ist, ob es nun Muslime sind oder nicht Muslime. Und wie gesagt, sogar gegenüber den Tieren ist es uns verboten worden. Gegen alles ist Ungerechtigkeit verboten worden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist, Allah hat euch in allem die Güte geboten, in allem. Sollt ihr gütig sein, sollt ihr gut sein. Wenn ihr also tötet, so tötet sanft. Damit es gemeint in einem islamischen Staat für die Todesstrafe ausgeführt wird. Und dann sagt er weiter, und wenn ihr ein Tier schlachtet, so schlachtet sanft. Wenn einer von euch ein Tier zu schlachten hat, so soll er zuerst eine Klinge schärfen und das Tier gut beruhigen. Da soll erstmal die Klinge schärfen und das Tier beruhigen. Und genauso darf er nicht ein Tier schlachten, wenn das andere Tier dabei zuguckt. Weil sonst hätte er dieses Tier zweimal getötet. Und schaut, wie der Islam darauf geachtet hat, dass wir sogar mit den Tieren gütig sein sollen. Und uns ist befohlen worden, gütig mit ihnen zu sein. Geschweige noch, wenn es Menschen sind. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem anderen Hadith, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, in allem, was eine feuchte Leber hat, damit ist gemeint, jedes Lebewesen, was eine Leber hat, wo Blut fließt, was feucht ist, in allem, was eine feuchte Leber hat, gibt es Belohnung. Das soll heißen, ist egal welches Lebewesen, wenn du diesem Lebewesen etwas Gutes tust, kriegst du Belohnung dafür. Auch wenn du trockenes Brot nimmst und es an Vögel verfütterst, kriegst du Belohnung dafür. Gegenüber allen Lebewesen sollst du gut sein. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gezeigt, dass auch wenn du nur einen Baum pflanzt oder irgendwelche Pflanzen pflanzt, wo andere davon profitieren können, sei es Menschen oder Tiere, kriegst du dafür Belohnung. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, bei Muslim verzeichnet ist, was immer ein Muslim pflanzt oder anbaut und dann von Menschen oder Tieren gegessen wird, so gilt das als Sadaqa für ihn. So gilt es als Sadaqa. Du wirst dafür belohnt werden. Um zu zeigen, wie der Islam darauf beharrt, dass wir gut sein sollen gegenüber den Mitmenschen, gegenüber den Tieren und dass wir ihnen keinen Schaden zufügen sollen und dass wir sie nicht belästigen sollen. Der Islam weist darauf hin, dass wir darauf achten müssen, dass wir gut die Mitmenschen behandeln und das tust, egal was du tust. Sobald es einen Vorteil bringt, den Mitmenschen oder den Tieren, wirst du dafür belohnt werden. Auch wenn du nur etwas pflanzt und irgendeiner isst davon, sei es ein Mensch oder ein Tier, gilt es für dich als Sadaqa und du wirst dafür belohnt werden. Und eines Tages war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise gewesen mit seinen Sahaba. Und dann ist er kurz weggegangen, weil er seine Notdurft verrichten wollte. Und da kam er zurück und sah, wie ein kleiner Vogel mit den Federn, mit seinen Flügeln geschlagen hat. Weil ihm die Kleinen genommen wurden. Und das waren einige Sahaba gewesen. Die sahen diesen Vogel und nahmen die Kleinen aus dem Netz raus. Und der Prophet sah das und sah, wie diese Mutter sich aufgeregt hat darüber. Und schaut, was der Gesandte Allah gesagt hat, obwohl das nur ein kleiner Vogel war. Er sagte, so wie es bei Abud verzeichnet ist, wer hat ihr mit ihrem Kleinen einen Schreck eingejagt? Und wir sprechen hier über einen kleinen Vogel, geschweige noch, wenn es Menschen sind. Frauen, die umzingelt werden von Menschen. Was für eine Angst erfahren sie dadurch und erleiden sie dadurch. Und wenn sie dann belästigt werden. Der Prophet Sallam sagt, wer hat ihr mit ihrem Kleinen einen Schrecken eingejagt? Gebt ihr ihre Kleinen zurück. gibt ihr einen Kleinen, ihre Kleinen zurück. Und ihr kennt alle wahrscheinlich diese Geschichte, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam berichtet hat. Die Frau, die eine Prostituierte war. Und das, was sie tat an guten Taten war, sie kam an einem Brunnen vorbei und sah einen Hund, der Durst hatte. Und er stand an diesem Brunnen und seine Zunge streckte er raus und hatte Durst gehabt. Und diese Prostituierte kam dran vorbei an diesem heißen Tag und sah es. Und sie war gnädig und barmherzig mit diesem Tier gewesen. Und dann hat sie ihr Schuh genommen und diesen Schuh an ihren Khimar gebunden und hat es dann runter in den Brunnen getan und Wasser hochgebracht und hat es dem Tier gegeben, dem Hund gegeben, damit dieser Hund überlebt. Und was war dann das Ergebnis oder die Belohnung dafür gewesen, dass der Haben Allah auch gnädig mit ihr war und ihr ihre Sünden vergeben hat. Obwohl sie diese Abscheulichkeiten getan hat, hat ihr vergeben, weil sie gnädig war mit einem Hund. Geschweige noch, wenn es Menschen sind. Wenn du gnädig und barmherzig und gütig mit den Mitmenschen bist, dann erwartet dich eine Gnade von dem Haben Allah und eine Barmherzigkeit vom Haben Allah. Und dieser Hadith ist bei Bukhari verzeichnet. Und im Gegensatz dazu, eine andere Frau, die eine Katze genommen hat und eingesperrt hat. Und sie hat dieses Tier nicht gefüttert und hat es auch nicht freigelassen, bis das Tier verhungert ist. Und dann hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass ihre Strafe war, dass sie ins Höllenfeuer kam. Mal ein Mensch, den als Pantala Esel gemacht hat, kommt ins Höllenfeuer wegen einer Katze. Aber es geht einfach um diese Ungerechtigkeit, was du einem Lebewesen tust. Dass du dieses Lebewesen schlecht behandelst. Geschweige noch, wenn du einen Menschen schlecht behandelst. Was für eine Strafe wird dich am Dienstag erwarten? Deswegen sollen sich das zu Herzen nehmen, diejenigen, die nichts im Kopf haben, außer andere zu belästigen. Die beklauen Menschen, belästigen Frauen. Das Einzige, was er am ganzen Tag macht, ist andere zu belästigen. Die anderen Unrecht zu tun. Was erwartet diese Menschen? Nur einer Katze hat diese Frau Unrecht getan und kam dadurch ins Höllenfeuer. Geschweige noch, wenn man anderen etwas Übles tut. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, bei Ahmed verzeichnet ist, um zu verstehen, wenn du einem etwas Unrecht tust und er flucht über dich, wird es sofort erhört. Und da spielt es keine Rolle, ob er ein rechtschaffener Muslim ist oder ob er ein sündiger Muslim ist. Und es spielt auch keine Rolle, ob er ein Nicht-Muslim ist. Wenn du ihn beraubst oder eine Frau belästigst und sie flucht über dich, geht das sofort zum Erhaben Allah und er erwidert das. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith, fürchtet die Klage des ungerecht behandelten Menschen, fürchtet euch. Auch wenn er ungläubig sein sollte, spielt keine Rolle. Auch wenn er ungläubig sein sollte. Warum? Denn es gibt zwischen ihr und Allah keine Trennwand. Derjenige, der einem Menschen Unrecht tut und dieser Mensch flucht über dich, das erhört der Habende Allah sofort und du bekommst die Strafe dafür. Deswegen sollen diejenigen, die sowas tun auf der Straße, den Habende Allah fürchten bezüglich dieser Tat. Dass sie andere nicht belästigen sollen, dass sie andere nicht angreifen sollen, dass sie andere nicht ausrauben sollen. Die sollen wissen, wenn die sie verfluchen, der Haben Allah wird es erhören, er wird sie dafür auch bestrafen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem Hadith, bei Abu Dawud verzeichnet ist, wer auch immer ein Mu'ahad, also ein Nicht-Muslim, wer auch immer einen Mu'ahad Unrecht tut oder versucht ihn zu demütigen oder ihn mehr auferlegt, als er ertragen kann oder von ihm etwas ohne sein Einverständnis nimmt, dessen Gegner werde ich am Tag der Auferstehung sein. Schaut mal, wie krass das ist. Dass der Gesandte Allah sagt, ich werde sein Gegner sein am jüngsten Tag. Derjenige, der einen Nicht-Muslim, der ihm Unrecht tut oder ihn demütigt oder ihm etwas auferlegt, was er nicht tragen kann, was er nicht ertragen kann oder von ihm etwas nimmt, ohne sein Einverständnis, wie es im Hauptbahnhof passiert ist, er sagt, ich werde am Tag der Auferstehung sein Gegner sein. Deswegen sollen diejenigen, die es getan haben, den Leuten ihr Recht zurückgeben, bevor der Gegner am jüngsten Tag der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein wird. Und dieser Hadith ist bei Abu Dawud verzeichnet. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen diese edlen Charaktereigenschaften annehmen, weil der Habende Allah diese Charaktereigenschaften liebt und uns auffordert, diese anzunehmen. Und weil sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam uns auffordert, diese anzunehmen. Und damit wir den Menschen zeigen, dass das, was diese wenigen tun, nicht der Islam ist. Und dass der Islam nichts damit zu tun hat. Und dass wir Muslime die Ersten sind, die darunter leiden, weil jetzt wird wieder zu uns rüber geschaut, als wären wir Leute, die Frauen belästigen, die anderen Unrecht tun, die nichts im Kopf haben, außer die Leute zu belästigen. Nein, wir sollen ihnen zeigen, dass das falsch ist. Und wenn einer von euch Unrecht sieht, so soll er das melden, weil das ist Unrecht, ist egal gegenüber wem. Wenn jemand sieht, wie Frauen belästigt werden, dann soll er eingreifen oder zumindest das melden und sagen, wer das war. Niemand darf geschützt werden, der sowas macht, weil das Unrecht ist. Ist egal gegenüber wem. Möge der Habende Allah diese Kriminellen entweder recht leiten und sie zu tugendhaften Menschen machen oder sie beseitigen und uns von ihren üblen Handlungen erlösen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.